ich zum Kampf geboren bin. Naja, ich weiß nicht recht. Die alten Freunde sagen, das kann er aber schlecht. Das kann er aber schlecht. Natürlich hock ich gern bei euch und tränke euren Wein und sing die alten Lieder und möcht Weintrinker sein. Und möcht Weintrinker sein. Ich läg auch gern bei meiner Frau, nicht erst ab Mitternacht. Erzählte meinen Kindern, was Fennespormann macht. Was Rumpelstilzchen macht. Wer will nicht diese heile Welt, bloß ist die Welt nicht heil. Solange sie nur heil ist, für euren kleinen Teil. Für euren kleinen Teil. Wer will nicht diese heile Welt, bloß ist die Welt nicht heil. Solang wir nur ein Stück von haben und nicht den ganzen Teil. Und nicht den ganzen Teil. Dass wir zum Kampf gezwungen sind, das macht euch endlich klar. Ob wir dazu geboren sind, das ist dann scheißegal. Das ist dann scheißegal.